Hörst du mich, Olli? Jo, hörst du mich? Ja, ich kann dich hören. Hörst du mich auch, Andreas? Hörst du mich? Ja, hörst du mich auch? Ja, ich kann dich hören. Ja, ich höre dich. Ja. Hörst du mich, Olli? Jetzt nur die Frage, ob wir synchron... Ja, hörst du mich auch? Wie zeitverzögert ist das Ganze? Ja, ich höre dich. Ich habe das Gefühl, es ist sehr zeitverzögert. Ja, ein bisschen, ne? Wie kriegen wir das denn raus? Martin sagt, am besten passend zum Metronom spielen. Hast du das, Andreas, kannst du das Metronom, hast du das an? Ja, ich habe es an. Zwischen meiner Frage und deiner Antwort lagen 7 Sekunden oder so.